Wir waren ganz allein und nun werden wir uns wiedersehen. Ich kann nicht glauben, dass du heute weinst und wir niemals mehr zusammen sind. Discophobia, Discophobia, halt mich fest. Discophobia, Discophobia, gib mir den Rest. Discophobia, Discophobia, nimm mich mit. Discophobia, Discophobia, das wird ein Hit. Alleine auf dem Berg zu sein, das macht mich krank. Ich springe runter, runter, lach dich an. Nie wieder will ich vor dir wegrennen. Wir werden einfach nicht mehr weiter fliehen. Discophobia, Discophobia, halt mich fest. Discophobia, Discophobia, gib mir den Rest. Discophobia, Discophobia, nimm mich mit. Discophobia, Discophobia, es wird ein Hit. Wir wollen einfach nur alleine fliehen oder einfach keinen Weg bestellen. Wir können nämlich nicht mehr folgen. Wir fallen in der Musikwelt. Discophobia, Discophobia, halt mich fest. Discophobia, Discophobia, gib mir den Rest. Discophobia, Discophobia, nimm mich mit. Discophobia, Discophobia, das wird ein Hit. Ich hebe meine Faust im Angesicht. Oder will ich gar nicht gehen? Siehst du das Bild an meiner Wand? Oder kannst du uns an dir vergehen? Discophobia, Discophobia, halt mich fest. Discophobia, Discophobia, gib mir den Rest. Discophobia, Discophobia, nimm mich mit. Discophobia, Discophobia, das wird ein Hit. Discophobia, Discophobia, halt mich fest. Discophobia, Discophobia, gib mir den Rest. Discophobia, Discophobia, nimm mich mit. Discophobia, Discophobia, das wird ein Hit. Discophobia, Discophobia.